Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, beantwortete die Glückwunschtelegramme der Staatsoberhäupter mehrerer Länder zum Tag der Sonne. Unter ihnen sind der Präsident der Arabischen Republik Syrien Bashar al-Assad, der Präsident der Republik Äquatorial Guinea Obiang Nguema Mbasogo und der Präsident der Demokratischen Republik Kongo Joseph Kabila Kabange. In Antwort-Telegrammen bedankte sich Kim Jong-un bei ihnen für ihren herzlichen Glückwunsch zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung. Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass es die traditionellen Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der DVJK und ihren Ländern erweitern und weiterentwickeln werden, und wünschte ihnen Erfolg bei ihrer Arbeit für den Frieden, die Stabilität und das Gedeihen des Landes.